Hätten wir sie vor ihm durch eine Strafe vernichtet, hätten sie fürwahr gesagt, unser Herr, hättest du doch einen Gesandten zu uns gesandt, so dass wir deinen Zeichen hätten folgen können, bevor wir erniedrigt und in Schande gestürzt würden.